1. Die Tochter Zelophads, des Sen Family zu den Geschlechten Manasses, des Sohns Josephs, Gehort, Tratten vor. Ihr Namen waren Mahler, Noah, Hogler, Milka und Thirza. 2. Sie erschienen vor Mose, dem Priester Elisa, den Fürsten und der Gesamten Gemeindem Eingang des Offenbarung Zeltes und Orseten Anliegen. 3. Unser Vater ist in der Wüste gestorben, war jedoch nicht Teil der Gruppe Choras, die sich gegen Jahweh auflehnt, sondern starb aufgrund seiner eigenen Sünde. Die er kein Sohn hat. 4. Fragen wir, warum der Name unseres Vaters aus seinem Geschlecht verschwinden sollte, eine Weile keinen Sohn hinterließ. Gebt uns Land besitz unter den Bruden unseres Vaters. 5. Daraufhin legte Mose ihren Fall Jahwehs Entscheidung vor. 6. Jahweh sprach zu Mose. 7. Die Tochter Zelophads haben zu recht gesprochen, du sollst ihnen tatsächlich Besitz unter den Bruden ihres Vaters gewahren und den ihrem Vater zustehenden Besitz auf sie übertragen. 8. Den Israeliten sollst du jedoch folgens verkünden, wenn jemand stirbt, wann einen Sohn zu hinterlassen, soll sein Besitz auf sein Tochter übergehen. 9. Falls er jedoch kein Tochter hat, soll sein Besitz seinen Bruden zufallen. 10. Sollte er kein Bruder haben, so ist der Besitz den Bruden seines Vaters zu übergeben. 11. Wenn sein Vater kein Bruder hat, soll der Besitz dem nächsten Blutsverwandten aus seinem Geschlecht gegeben werden, der ihn dann in Besitz nimmt. Dies Regelung soll für die Israeliten als ein verbindlich Rechtssatzung gelten, wie Jahweh es Mose befohlen hat. 12. Und Jahweh befahl Mose, steige auf das Abringeberge hier und betrag das Land, das ich den Israeliten gegeben habe. 13. Nachdem du es gesehen hast, wirst auch du zu deinen Vorfahren versammelt werden, so wie dein Bruder Aaron bereits versammelt wird. 14. Weil in der Wüste in meinem Befehl angehorsam ward, als die Geminstritt unter mir für ihren Organum Wasser verherrlichen solltet. Dies besiegt sich auf das Heidewasser von Cades in der Wüste in 15. Mose sprach daraufhin zu Jahweh. 16. Jahweh, der Herr über den Lebensatem in jedem Lebusen, moge einen Mann über die Gemeinde einsetzen. 17. Der Sie anfört, Sie hinaus und hininfört, damit die Gemeinde Jahwehs nicht wie scharf one hörten. Sie 18. Jahweh erwidert Mose, nimm Joshua, den Sohn Nuns, einen Mann, der vom Geist erfüllt ist, und lege in den Hand auf. 19. Stell in vor den Priester Elisa und die gesamte Gemeinde, im in vor ihren Organ offiziell einzusetzen. 20. Du sollst einen Teil deiner Autorität auf in übertragen, damit die gesamte Gemeinde der Israeliten im Gehorsam ist. 21. Joshua soll jedoch vor den Priester Elisa treten, damit diese das Urim Oracle für in vor Jahweh befragt. Gemus Elisa's Anweisung sollen Joshua, all Israeliten und die gesamte Gemeinde aus und einziehen. 22. Mose handelte daraufhin, wie Jahweh ihm befohlen hat, und nahm Joshua und stellte in vor den Priester Elisa und die gesamte Gemeinde. 23. Anschließend legte ihm die Hand auf und setzte in ein, genau wie Jahweh es durch Mose angeordnet hat.